Vorsicht, künstlich. Alle Menschen sind für Ernährungsmythen empfänglich. Wer Gaia-Überzeugungen anhängt, vielleicht noch etwas stärker als der Durchschnitt. Den Ausschlag geben hier nicht vernünftige Überlegungen oder wissenschaftliche Recherchen, sondern fast immer Emotionen. Menschen reduzieren zum Beispiel ein komplexes Thema auf einfache, aber irreführende Merksätze wie »Natürlich ist gut, künstlich ist schlecht«. So geben einige viel Geld für das natürliche Fleur de Sel aus, Meersalz aus Salinen in Mallorca, Frankreich und Portugal. Es besteht zu 97% aus Natriumchlorid und unterscheidet sich vom industriellen Speisesalz darin, dass es Spuren von Magnesiumsulfat enthält und daher bitter schmeckt. Himalaya-Salz klingt exotisch und sieht besonders wertvoll aus, besteht aber ebenfalls zu 97% aus Natriumchlorid. Der Rest sind Verunreinigungen aus Gips und Eisenoxid, daher die trübrote Farbe. Ein Bekannter von mir hat seinen Kaffee grundsätzlich nur mit braunem Zucker gesüßt, weil er den weißen, künstlich raffinierten Zucker für ungesund hielt. Dass beide dieselbe chemische Formel haben, C12H22O11, hat ihn sichtlich überrascht. Überspitzt gesagt ist brauner Rohrzucker einfach Zucker mit Dreck drin. Er nahm auch keinen Süßstoff zu sich, weil er ihn für künstlich und damit ungesund hielt. Dabei hat die bisher größte Studie zu künstlichen Süßstoffen mit 500.000 Versuchspersonen keine Hinweise auf Gefahren gefunden. Zucker hingegen ist in den Mengen, die Menschen im Westen konsumieren, nachweislich ungesund. In Deutschland beispielsweise sind 50% der Frauen und 65% der Männer übergewichtig. Übergewicht ist einer der stärksten Faktoren, der zur Verkürzung der Lebenserwartung beiträgt. Tatsächlich ist der Gegensatz gefährlich-ungefährlich selten deckungsgleich mit künstlich-natürlich, sondern läuft oft quer dazu. Das ungespritzte Biogemüse aus dem Garten zum Beispiel kann mit gefährlichen Pilzen und Bakterien befallen oder giftig sein. So ist im Jahr 2015 ein Mann aus Bayern an einem Auflauf aus selbstgezüchteten Zucchini gestorben. Das Gartengemüse enthielt durch eine seltene Mutation den Giftstoff Cucurbitacin. Die Natur ist eben nicht wohl eingerichtet und gutherzig, wie die Gaia-Überzeugungen suggerieren, sondern giftig, rau und infektiös.